Kleinere Fragmente, Dramen von Friedrich von Schiller. Entwurf Elfriede. Wann Æthelwold seiner Gemahlin die Entdeckung des gespielten Betrugs macht, gesetzt, dass er sie machte, so muß es in einem Moment geschehen, wo diese Eröffnung die fatalste Wirkung tut und die höchste tragische Furcht erweckt. Der Reiz, Königin zu werden und durch Schönheit sowohl als Größe alle andere zu überstrahlen, wirkt um so mächtiger, da Elfriede die Eingeschlossenheit schon müde ist. Aller Pflichten gegen den Gemahl glaubt sie sich quitt seines Raubes wegen. Fragt sich nun, hat sie ihn geliebt, hat sie ihn nur als Mittel zu einem andern Zweck gebraucht, ohne es nämlich selbst zu wissen. Ist das Letztere, wo liegt denn alsdann das Tragische? Ist sie selbst dabei geschäftig, dem König bekannt zu werden, oder auch nur aus weiblicher Eitelkeit, nicht ganz ohne Anteil daran? Æthelwold fürchtet mehr den Verlust seiner Gattin als seines Lebens. Die Eifersucht muß in ihm so heftig sein, daß sie mit der Heftigkeit seiner Leidenschaft übereinstimmt, welche nötig war, um ihn zu dem Betrug zu verleiten. Situationen sind, erstens, wie er ihr das Geheimnis entdeckt, zweitens, ihre Zusammenkunft mit dem König, drittens, seine Eifersucht und Verzweiflung, viertens, Königs Ankunft auf dem Schloss, fünftens, Königs Leidenschaft, sechstens, Elfriede hält es mit dem König gegen ihn. Siebtens, Æthelwold aufgeopfert. Das Tragische beruht auf Æthelwold und nicht auf der Elfriede. Er wird unglücklich durch Leidenschaft und Verhängnis, sie aber folgt bloß ihrer Natur. Æthelwold ist schön, jung, leidenschaftlich, glänzend und mächtig, also mußte er der einfachen, eingeschlossenen, wenig Ansprüche machenden Elfriede gefallen. Er ist der erste Mann, den sie eigentlich kennt, und ihre Empfindung für ihn ist Vergnügen, aber keineswegs Liebe. Dieser Leichtsinn, diese Selbstsucht stellen sich gleich anfangs dar. Man sieht, daß die Liebe ihr nicht alles ist, daß also die Person ihres Gemahls ihr doch gewissermaßen gleichgültig ist und daß, was er ihr ist, sich leicht auf einen andern übertragen läßt. Anfangs sieht man beide in einem scheinbar glücklichen Zustand und in völligem Einverständnis, was eine glückliche Wechselliebe scheinen kann. Elfriede lebt auf dem Landsitz ihres Gemahls in einer mäßigen Entfernung von dem königlichen Hoflager, aber in tiefster Abgeschiedenheit. Noch hat sie keine eigentlichen Wünsche, außer den Besitz ihres Gemahls, aber doch ein gewisses, unbestimmtes Verlangen, den Hof zu sehen, sich auch von andern bewundern zu lassen, ihrer Schönheit wegen, sich beneiden zu lassen, ihres Gemahls wegen. Dann beunruhigt sie auch diese sorgfältige Einschließung und die Ängstlichkeit ihres Gemahls, sie vom Hof entfernt zu halten, und es regt sich einige Eifersucht. Auch das Nitimur in Vetitum, wirkt. Eben darum möchte sie ihn an den Hof begleiten, weil er es nicht wünscht. Weil seine Besuche mit Schwierigkeit und Heimlichkeit verbunden sind, so haben sie dadurch einen gewissen Reiz mehr und nähern sich mehr den Bewerbungen des Geliebten, mehr dem Raube als dem Besitz. Er hat eine vertraute Person um seine Gemahlin, welche über Befolgung seiner Befehle zu wachen hat. Alter Diener, welche Gründe führt er ihr an wegen ihrer Entfernung vom Hoflager? Sie wird aber nicht dadurch befriedigt. Eine junge Person ist um sie, welche ihr den Reiz des Hoflebens schildert und sie gegen ihren Gemahl aufhetzt. Könnte sie nicht mit dem König einmal unvermutet zusammenkommen, ohne ihn zu kennen? Wie wird dem König Æthelwulds Verräterei entdeckt? Durch Zufall oder durch Intrige seiner Neider? Liebe des Königs für den Æthelwuld ist sehr feurig und charakterisiert ihn als eine passionierte Natur. Auch wird dadurch Æthelwulds Verräterei desto krimineller. Elfriede meldet ihrem Gemahl höchst vergnügt die angekündigte Erscheinung des Königs. Zwei höchst leidenschaftliche Männer, davon der eine mit dem Recht des Gatten, der andere mit der absoluten Gewalt ausgerüstet ist, kollidieren in der Liebe zu einer schönen, aber eiteln und liebelosen Frau. Sie folgt natürlich dem Glanz und der Macht des Letztern und verrät aus bloßer Lieblosigkeit und Eitelkeit die Pflicht und die Treue der Gattin. So wie Elfriede das Geheimnis von ihrem Gatten erfahren, ist es dem Zuschauer fast gewiss, dass sie ihn aufopfern wird. Wenn Elfriede quasi über dem Leichnam ihres Gemahls zum Thron geht, so ändert sich ihr Charakter und ihre eigenen Diener verabscheuen sie. Zwischen der entdeckten Verräterei Æthelwulds und seinem Tod verstreicht eine Zeit, verläuft eine Handlung. Zwar ist es zwischen Elfriede und dem König stillschweigend ausgemacht, dass Æthelwuld untergehen muss. Warum? Des Königs Leidenschaft kann nicht weichen und ihre Wünsche kann sie nicht aufgeben. Æthelwuld aber kann seine Gattin nur durch den Tod aufgeben, also muss er aus dem Wege. Elfriede, Æthelwuld, Edgar stehen im Interesse vollkommen gleich. Sie hat die Schönheit, Æthelwuld die Leidenschaft und den Besitz, Edgar die Leidenschaft und die Gewalt. Edgars Liebe für den Æthelwuld, Æthelwulds Verlegenheit, Elfriedens Leichtsinn und Untreue, Edgars Leidenschaft für Elfrieden, Æthelwulds Eifersucht und Qualen, Elfriedens und Edgars Verständnis, Æthelwulds Tod, Elfriedens Erhöhung zur Königin, Reue des Königs und sinistre Aspekten. Ist's prämeditierter Plan oder Zufall, was den König von der Wahrheit unterrichtet? Besser ist der Zufall als die Absicht. Hat Æthelwuld Feinde um den König und was wirken diese bei der Sache? Elfriede war in einem Zustande der Einschränkung und Entbehrung, als Æthelwuld sie zu seiner Gemahlin machte. Diese Heirat war glänzend und gewinnreich für sie, umso mehr blendet sie nun der Glanz des Thrones. Der Graf von Devon, ihr Vater, muß, wenn er vorkommt, eine würdige Rolle spielen. Er fühlt zwar den höchsten Unwillen über Ethelwulfs Verräterei, aber seine stolze Rechtschaffenheit verabscheut ebenso sehr die Verräterei seiner Tochter. Elfriede kann ebenso gut in die Nähe des Königs als er in die ihrige kommen. Sie könnte zum Beispiel aus weiblicher Legerté und Neugier sich unbekannt dahin begeben, wo sie ihren Gemahl und den König beisammen findet. Ethelwulf erblickte sie, und so entstünde eine sehr pathetische Situation durch seine Furcht. Doch müsste er diesmal noch glücklich davonkommen. Die Schönheit der Elfriede rührte den König auf das Lebhafteste, und so wäre die Katastrophe schon avanciert, ehe sich Ethelwulfs Verräterei entdeckte. Ethelwulf, wenn er anfangen muß, an der Liebe und Treue seiner Gemahlin zu zweifeln, wird dem Grafen Devon als seinem letzten Trost in die Arme getrieben. Was hindert den König, daß er den Ethelwulf nicht gleich seiner Rache aufopfert, da Leidenschaft und Vorteil ihn gleich stark dazu antreiben? Edgar ist kein schlimmer Fürst und zur Güte mehr geneigt als zu Ferozität. B. Edgar liebte den Ethelwulf wirklich und in einem solchen Grade, daß er mehr Schmerz über den Verrat als Wut wegen seines Verlustes empfindet. C. Edgar fühlt im ersten Moment noch nicht die ganze Gewalt der Passion für Elfrieden. Es fordert einige Zeit, bis diese Leidenschaft sich völlig entwickelt, und dann freilich sind ihre Folgen tödlich. D. Ethelwulfs Demütigung und Reue entwaffnen auch im ersten Augenblicke seinen Zorn.